Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Koser. Heute Requiem. Macht der Mai, macht die Seele froh und frei. Halt den Schnabel, Sammy. Aber Chef, Sam hat keinen Schnabel. Sam ist kein Vogel. Sam ist ein Computer. Lasst das Haus. Und Computer, die nicht gehorchen, kommen auf den Schrottplatz. So, jetzt kann ich mal was sagen. Zur Richtigstellung sozusagen. Es war nämlich gar nicht Mai. Nicht mal ein bisschen. Im Gegenteil, es war Herbst. Trüber, grauer Spätherbst. 7. November 2009. Und alles neu? Das stimmt auch nicht. Jedenfalls nicht ganz. Gut, ich hatte mir was Neues zum Anziehen geleistet. Einen antiken Trenchcoat Marke Bogie. Nicht billig, aber edel, meinte Judith. Und für den guten Sam war ein funkelnagelneuer Vokoder drin gewesen. Der vorige hatte an hochgradiger Altersschwäche gelitten. Immerhin hatte er, ja, fast 5 Jahre auf dem Buckel. Im Jahr 2005 hatte ich Sam gekauft. Damals hieß er noch nicht Sam, sondern Dr. Chrysostomus McCoy Incorporated. Sam ist mein Computer. Seine erste und eigentliche Existenz hat er in meinem Büro als unbeweglicher Kasten. Terminal. Nerven- und Schaltzentrum, Kartei, Datei etc. Dann gibt es noch Sam 2, die Taschenausgabe mit drahtloser Verbindung zu Sam 1. Sam 2 habe ich ständig bei mir. Ich brauche ihn, auch wenn er mir oft genug auf die Nerven geht. Er ist nämlich überzüchtet, überhochmetzt, programmatisch überfüttert. Oder sagen wir einfach verrückt. Oh, du mein Jonas. Jonas über alles. Ich kann dir nicht böse sein. Hast du doch tief in die Tasche gegriffen, um mich mit einem neuen Vokoder zu beglücken. Ist er nicht schick? Klingt er nicht wunderbar? Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Du bringst dich auf den Schrottplatz, Sammy. Sie hören es. Sam war wieder so gut wie neu. Und die Beziehung zwischen Judith und mir auch. Wir wollten nochmal anfangen, nach den Streitereien der letzten Monate. Also doch, irgendwie Mai, trotz November. Sag ich doch, Alter. Weil wir beide, Judith und ich, Nostalgiker sind, buchten wir Plätze im Romantikpark. Und im Romantikpark ist es immer Frühling, dank Klimakonverter und Holoprojektion. Wir saßen auf unserer Zweierbank. Über uns wölbte sich ein klarer Sternenhimmel. Auf kleinen Teichen schwammen große Schwäne, weiß wie frisch aus der Waschmaschine. Aus dem Gebüsch dudelten Softpop und Nachtigallen vom Band. Soweit alles bestens. Wenn da nicht ein altes Problem in der lauen Mainacht gestanden hätte. Gib's zu, Jonas. Es ist nur Stolz. Nur? Ja, dummer, alberner, unsinniger Stolz. Du bist zurückgeblieben, Jonas. 50 Jahre mindestens. Na und? Die Mitte des 20. Jahrhunderts ist meine Zeit. Die Zeit von Phil Marlowe und Konsorten. Als das Leben noch lebenswert war. Hart und wild. Eine Aufgabe, eine Bewährung. Lachen Sie nicht. In den Büchern steht so. Wo ich doch nun mal in einer höheren Wohnraumklasse bin. Kann man wohl sagen, bei 40 Quadratmeter. 48 Quadratmeter. Wieso 48? Seit ich befördert bin. Eine Hauptabteilungsleiterin bei der öffentlichen Sicherheitsverwaltung hat Anspruch auf 48 Quadratmeter. Gratuliere. Also? Also was? Du ziehst zu mir. Platz haben wir genug. Dein 20 Quadratmeter Loch. 22. Das kannst du ja als Büro behalten, wenn dein Herz schon an diesem Beruf hängt. Der dir nichts einbringt, außer Schrammen und Beulen. Ich bin Detektiv. Privatdetektiv. Der letzte seines Zeichens. Vielleicht auf der Welt. Wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten von Europa. Mit Sicherheit in Babylon. Kein begehrter Beruf. Judith hatte nicht so Unrecht. Das Leben war unsicher, gefährlich. Und reich werden konnte man dabei auch nicht. Aber besser als eine stumpfsinnige Volksrentenexistenz war es allemal. Sammy, wie sagt Chandler? Viel Geld ist nicht drin. Jede Menge Ärger ist drin, aber auch eine Menge Spaß. Und immer die Hoffnung auf einen großen Fall. Hast du gemerkt, Judith? Sam hat eine neue Stimme. Keine Verbesserung, wenn du mich fragst. Kannst du den Schnatterkasten nicht zu Hause lassen, wenn wir verabredet sind? Das nächste Mal. Was muss ich da hören? Oh, Sonne meiner Software? Misch dich nicht ein, Sam. Sam erhält seine Anweisungen einzig und allein von seinem Herrn und Meister. Und sein Meister und Herr ist... Ruhe. Ruhe? Absolute Ruhe, Sam. Der Großmeister trefflicher verbaler Verknappung meint, Sam solle nichts sagen. Keinen Satz, kein Wort, keinen Buchstaben. Jammer. Jammer, Fee und... Ach. Sei doch jetzt endlich still, verdammt normal. Ja, voll, mein Fehleinführer. Ein Wink genügt und Sam ist still. Er sagt nichts mehr. Auch wenn eine Nachricht von persönlicher Dringlichkeitsstufe 1 anliegt. Gar nichts sagt Sam. Er schweigt. Moment, Sammy. Was war das mit persönlicher Dringlichkeitsstufe 1? Hast du nicht gehört? Sam schweigt eisern. Wie das Gesetz es befahl. Okay. Hast du nun eine dringende persönliche Nachricht für mich oder nicht? Lass doch den dummen Computer, Jonas. Dummer Computer hat Nachricht für hochehrwürdigen Herrn Staatsfeldwebel. Raus damit. Das hat doch Zeit. Majestät wünschen, Nachricht zu hören? Ja, ich wünsche. Entschuldige, Jonas. Randy Orges ist tot. Was? Randy Orges ist tot. Meldung durch EPA vor 5 Minuten, Bestätigung vor 1 Minute 33 Sekunden. Orges? Randy Orges? Ein Rockmusiker, oder? Ein Rockmusiker, jawohl. Ein ziemlich bekannter sogar. Chef und First Player der Gruppe Fuck the Duck und der Freund eines ziemlich unbekannten Privatdetektivs namens Jonas. Vor 2,5 Jahren hatte ich ihn kennengelernt, im Sommer 2007. Böse Menschen hatten ihm sein goldenes Keyboard weggenommen und wollten es nur gegen einige Millionen zurückgeben. Ich brachte die Sache in Ordnung, auf meine Art. Und danach kam Randy mich ab und zu besuchen. Wir sahen uns ähnlich, auch wenn er viel jünger war, und das faszinierte ihn. Vielleicht war ich für ihn ein Spiegel der Zukunft. Oder er brauchte sowas wie eine Vaterfigur. Außerdem hatte ihm mein Stil imponiert. Und von seinem konnte ich das nicht sagen. Plastik, Rock, Pop ist nicht meine Musik. Und damals war Randy mit seinen Ducks der unbestrittene King of PRP. Inzwischen hatte er ein bisschen abgebaut. Er war nicht mehr jede Woche in den Charts. Aber für den einen oder anderen Hit reichte es noch. Manchmal. Der letzte... Warten Sie, das war... 3. April, Woche 2009. Nummer 17 in Eurochart, 26 in Worldchart. Also doch schon ein gutes halbes Jahr her. Titel? Sammy, was ist denn? Ich will den Titel von Randy Orgers letztem Hit. Wenn Hoheit darauf bestehen, der Titel lautete... Computertod. Ein höchst ungehöriger, ja obszöner Titel. Wenn es armen, kleinen Computer erlaubt ist, eine persönliche Meinung zu haben. Ich bin übrigens auch noch da, wenn es mir erlaubt ist, ganz bescheiden darauf hinzuweisen. Und darauf, dass wir im Romantikpark sind. Um miteinander zu reden. Ja, sicher, Judith, aber verstehst du denn nicht? Randy Orgers ist tot. Ja, was hat das mit uns zu tun? Es hat was mit mir zu tun. Ich muss was unternehmen, wenn Randy wirklich tot ist. Klar ist er tot, Blödmann. Gestorben in Babylon, 7. November 2009, 3.23 Uhr nachts. Vor gut 8 Stunden. Todesursache, Herzversagen. Wer hat den Totenschein ausgestellt? Ein Robodoc? Mitnichten, Majestät. Ein menschlicher Arzt in all seiner biologischen Unvollkommenheit. Name? Dr. Waldemar Zirose. Zirose? Kenne ich nicht. Wo ist denn das Büro von Randy Orgers Managerin? Wie heißt die? Lexis Scarlett, oh Spitze des Eisbergs. Und ihr Büro befindet sich im Music Center, 39. Stockwerk. Also los, Sammy. Jonas! Du gehst wirklich? Du lässt mich sitzen. Tut mir leid, Judith, aber ich muss... Ich muss... Sagen wir, mich von Randy verabschieden. Ach, ein langer Abschied. Oh, spätgeborener Marlow. Was soll das heißen? Ich erkläre es dir später, Judith. Wenn du dazu noch Gelegenheit hast. Raus aus der künstlichen Mainacht in den tristen babylonischen Novembertag. Mit der Rikscha ins Büro. Aus dem wackeligen Verschlag, den mein hochstapelnder Vermieter Safe nennt, nahm ich den Holoclip, den Randy mir nach seinem letzten Besuch geschickt hatte. Zurück ins Zentrum, mit dem üblichen Aufenthalt. Auf dem Bob-Dylan-Platz lief eine unangemeldete Massenselbstverbrennung mit großem Zulauf. Und als ich im 39. Stock des Music Center aus dem Quicklift stieg, wurde ich gleich nochmal aufgehalten. Lexis Scarletts Bürotür wurde bewacht. Von einem grimmigen Vorzimmerrobot mit elektronischer Barriere. Halt! Was? Halt! Sie wünschen meine Dame bzw. mein Herr... Was hältst du denn von dem Kollegen, Sam? Herr Kollege? Muss doch sehr bitten, Herr Oberförster. Sie wünschen meine Dame bzw. mein Herr... Also, taufrisch ist er nicht mehr. Dass Lexis Scarlett ein so überholtes Modell nicht auswechselt. Geschäft geht wohl nicht so gut. Was meinst du, Sam? Veraltet? Besser gesagt, vergreist. Aber stur und zuverlässig. So ohne weiteres kommen wir hier nicht rein, Alter. Sie wünschen meine Dame bzw. mein Herr... Nun sag ihm schon, was wir wünschen. Lexis Scarlett, ich will Sie sprechen. Sind Sie mit Frau Scarlett verabredet? Meine Dame bzw. mein Herr... Nein, aber ich muss... Bedauere, Sie dürfen nicht passieren, meine Dame bzw. mein Herr... Es geht um Randy Orgas. Sag ihr das. Bedauere, Sie dürfen nicht passieren, meine Dame bzw. mein Herr... Was habe ich gesagt, ehrwürdiger Onkel mütterlicherseits? Stur. Stur und blöd. Blöd. Das eröffnet gewisse Möglichkeiten. 2 + 2 = 3. Oh. 8 × 0 = 8. Oh. 8 hoch 2 = 57. Oh. Sammy, was ist denn los mit dir, alter Junge? Du wirst mir doch nicht krank. Ich nicht, geschätzter Hoch- und Deutschmeister. Wohl aber ein gewisser sturer Robot älterer Bauart. Die Quadratwurzel aus 9 = 12,5. Oh. Kluges Kind, Sammy. Bei einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Quadrate über den Kathetern... Kathetendomi. Katheten, von mir aus. Also jedenfalls ist die Summe nicht im Mindesten gleich dem Quadrat über der Hypotenuse. Aufhören, bitte aufhören, meine Dame, beziehungsweise mein Herr. 1 × 7 = 6, 2 × 7 = 11, 3 × 7 = 109. Zwei parallele Linien treffen sich... An der nächsten Straßenecke. Sagt die eine zur anderen... Voll durchgedreht, der arme Kerl. Computerkollaps. Inkorrekte Mathematik halten Sie nicht aus, diese alten Hündchen. Gute Idee, Sam. Trick 17, Schüler Jonas. Da ich auf dero Genialität Kooperation Wert zu legen habe, durfte ich mich leider nur auf Minimalia Mathematica stützen. Soll heißen? Unterste Unterstufe, o Adam Riese. Pythagoras etc. Kleppschule. Machen wir jetzt einen Exkurs über meine mathematische Bildung, oder was? Was, euer Durchlaucht? Was, was? Wir machen jetzt das, was Sie, oh genialischer Verkürzer, so treffend als was bezeichneten. Wir suchen Frau Scarlett auf, die Managerin des seligen Randy Orgas. Und da die elektronische Barriere nun mehr dauerhaft geknackt ist... Was ist denn hier los? Hey... Der Robot ist im Eimer. Senile Dysfunktion. Sagen Sie, Frau Scarlett, sie soll sich einen neuen kaufen. Ah, Sie haben ihn kaputt gemacht. Nein, ich. Der Typ, der in der Tür stand, war doppelt so breit wie ich. Und ich bin kein schmales Handtuch. Er trug formelle Geschäftskleidung. Grauer Blouson, schwarze Bermudas mit Nadelstreifen. Aber wenn der Geschäftsmann war, dann fraß ich meinen Computer. Er roch förmlich nach Gorilla. Wer sind Sie? Jonas. Und? Nur Jonas. Und was wollen Sie? Was gibt's da draußen, Fredo? Ach, hier ist einer, der heißt Jonas und hat unseren Robot kaputt gemacht. Schmeiß ihn raus, Fredo. Leichter gesagt als getan. Fredo war ein Bulle, aber fix war er nicht. Während er versuchte, mich vorn zu fassen zu kriegen, spazierte ich hinten um ihn herum durch die Tür ins Büro. An den Wänden hingen verstaubte Holodisks. Reliquien goldener Hitzeiten. Auf dem staubig-gelben Teppichboden ein Schreibtisch. Und dahinter eine angestaubte Musikmanagerin. Unter dem Make-up goldene Schatten der Vergangenheit. Sie musterte mich, als habe mich die Katze reingetragen. Fredo hatte inzwischen mitgekriegt, wo ich abgeblieben war, und trampelte mir nach. Was soll das heißen? Ich kann nichts dafür, Alexis. Erst hat er den Robot kaputt gemacht und dann ist er einfach um mich rumgelaufen. Was will er? Hat er nicht gesagt. Aber jetzt sagt er's. Ich will Lexis Scarlett was ausrichten. Von Randy Orgas. Der ist tot. Eben drum. Sonst wäre ich nicht hier. Auf dieser Holokassette steht, für Lexis, wenn ich tot bin. Sie kennen die Handschrift. Zeigen Sie. Ja, Randy, keine Frage. Und? Legen Sie den Clip in Ihren Holoset ein. Für Ihren Lakaien findet sich derweil sicher was zu tun. Fredo ist mein Sekretär, Jonas. Wenn Sie das sagen. Warten Sie draußen, Fredo. Aber Lexis... Raus! Sie legte ein, drückte auf den Knopf und da stand er, mitten im Raum. Randy Orgas, wie ich ihn kannte. Ohne Keyboard, ohne grüne Perücke, ohne Kutte. Ganz zivil und fast inkognito. Wenn da nicht der berühmte rechte Mundwinkel mit seinem ironischen Zucken gewesen wäre. Hi, Lexi, Baby. Und wer sonst noch da ist? Vielleicht Tutti oder Dede oder Scrooge von den alten Ducks? Lass mal einen Moment das Geld scheffeln, Lexi. Hör mir mal zu. Ich bin also abgetreten. Abgeschrammt, abgefuckt, hab mich verpisst, einen Löffel abgegeben, Stiefel ausgezogen, Fini, Schloss aus, Ende, Amen. Mit den Mäusen und so ist alles klar. Testamentlich beim Notar. Das hier ist so eine Art Zusatz. Mein wirklich und wahrhaftig, endgültig, allerletzter Wille. Ich erinnerte mich an unser letztes Treffen vor 4, 5 Monaten in meinem Büro plus Apartment, 22 Quadratmeter. Bisschen eng. Randy war da und ich und eine große Flasche Old Forester, von Sammy ganz zu schweigen. Randy stand unter Plastikkiff und Solipsin, dazu noch der Whisky. Kein Wunder, dass er sich leicht melancholisch fühlte. Blue, Baby. Down and out. Ich merk's am Zwerchfell, Baby. Nicht mehr lange, dann kratze ich die Kurve. Hau doch nicht mehr so richtig hin mit der Music und so. So, Lipsy? Nehm ich nicht. Weißt du doch. Alright. Nur nostalgische Drugs. Whisky. Ist auch nicht schlecht. Listen, Jonas, Baby. Wenn's mich erwischt hat, will ich auf gar keinen Fall eingebuddelt werden. Nur, Sir, ich hab was gegen Schwermetall. Und fürs Feuer bin ich auch nicht. Das Meer. Wie wär's damit? In die Abwasserscheiße? Nee, Baby. Dann bleibt nur der Weltraum. Sounds good, Baby. Es gibt ein paar Firmen, die schießen dich für schweres Geld nach oben. In einem Satelliten. Und dann kreist du um die Erde. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen, Baby. 4, 3, 2, 1, 0, wham! I like it, Baby. Das will ich. Das will ich, Baby. Und weil ich das dann selber nicht mehr kann, wird sich mein Freund Jonas darum kümmern, dass sie mich auch wirklich ins All knallen. Jonas ist okay, der macht das. Hey, Jonas, Baby. Das war's, Leute. Spielt mal ab und zu was von mir. Computertod. Oder den Seveso-Rock. Oder Software in the Head. Als dann. So long. Das ist alles? Das ist alles. Deshalb dringen Sie hier ein? Deshalb beschädigen Sie meinen Vorzimmerrobot und verstören den guten Fredo? Da kann ich nur sagen, viel Lärm um nichts. Um Randy. Das ist dasselbe. Da ist die Tür. So geht's nicht. Sie sind Randys Managerin. Ich war Randys Managerin. Leichen manage ich nicht. Was mit Randys Leiche passiert, geht mich nichts an. Ich bin die falsche Adresse. Stecken Sie Ihren Holoclip wieder ein, Jonas. Gehen Sie ein Haus weiter. Zu wem? Zu Tutti. Tutti? Tutti Paletti, der Styler der DAX. Berater, Beichtvater, seelischer Mülleimer. Ich bin bloß die Brieftasche. Gehen Sie zu Tutti. Fredo gibt Ihnen die Adresse. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Lexis. Ein so aufgeschlossenes, loyales, warmherziges Wesen. Geschenkt. Ach, und Jonas. Ja? Wenn Sie an einer gut dotierten Dauerstellung interessiert sind. Als Sekretär? Sie haben es erfasst. Fredo lässt stark nach. Also? Unwahrscheinlich. Habe ich mir gedacht. Falls doch, kommen Sie vorbei. Im schicken Südwesten von Babylon, da wo es vor 20 Jahren noch echte Bäume gegeben hatte, standen heute ein paar Luxus-Wohntempel herum mit super postmodernem Geschnörkel. In einem dieser Tempel wohnte Tutti Paletti. Das heißt eigentlich nicht in, sondern auf. Paletti hatte ein Penthouse an die 100 Quadratmeter. Popstyling war offenbar eine einträgliche Sache. Paletti hatte nicht nur ein Penthouse. Paletti hatte auch Möbel aus Mailand, einen versilberten Rob-Butler und den letzten Schrei in Statussymbolen. Einen echten japanischen Bonsai. Mein Wald. Ich nenne ihn meinen Wald. Ein Scherz. Finden Sie? Sie nicht. Also die meisten Besucher halten das für witzig. Soll ich Ihnen sagen, was ich für witzig halte? Oh, ich bitte darum. Ein Whisky. Und wenn Sie ihn doppelt machen, lache ich sogar zweimal. Ich verstehe. Gandalf. Gandalf! Ja, was in drei Teufelsnamen ist denn mit dem verflixten Rohbutler? Gar nichts ist mit dem verflixten Rohbutler. Nur, dass er seit Sonntag nicht mehr Gandalf heißt. Haben Sie vergessen, Sir? Tolkien ist out. Muppets sind in. Ja, richtig, Muppets. Dann heißt du... Kermit, Sir. Applaus, Applaus. Kermit, es lag mir auf der Zunge. Ja. Und was willst du, Kermit? Sie wollen, Sir. Sie haben mich gerufen. Ach, hab ich. Einen doppelten Whisky, Kermit. Kein Wasser, kein Eis, kein Soda. Scotch, wenn möglich. Bedauere, Scotch ist out. Wäre Jack Daniels Black Label Ihnen genehm, Sir? Auch gut. Und Sie, Paletti? Ja, einen kleinen Campari mit sehr, sehr viel Eis. Sehr wohl, die Herren. Sie haben mir noch nicht geantwortet, Paletti. Wo ist Randys Leiche? Und wer kümmert sich um die Beisetzung? Jetzt fangen Sie schon wieder an. Hören Sie endlich auf mit diesem Gerede über Sterben und Begraben. Das ist unappetitlich und widerlich. Jawohl, widerlich. Ich bin Ästhet, guter Mann. Ich habe 8 Semester kommerzielle Ästhetik studiert. Ich style Musiker. Ich kreiere ihr Image. Ich bin Künstler. Kreativ, sensitiv. Wie kommen Sie nur darauf, dass ich irgendwas mit Randys, mit solchen Dingen zu tun habe? Sie gestatten. Prost. Zum Wohl. Mhm. Ja. Lexis Scarlett hat mich zu Ihnen geschickt. Oh, das verstehe ich nicht. Wie konnte sie das tun? Das frage ich mich auch. Bei wem kann ich denn nun was erfahren? Tja, nicht bei Lexis Carlett. Bei mir schon gar nicht. Bleiben nur die Ducks, Scrooge und D.D. D.D.? Donald Daisy, der, die Androgyne vom Dienst, meine Idee. Ein cleverer Rückgriff auf die frühen 80er, Boy George, Marilyn, Dead or Alive, wenn Ihnen das was sagt. Wenig. Fragen Sie D.D., das wird das Beste sein. Und Scrooge? Oh, den können Sie vergessen. Scrooge ist nur der Drummer. Der kann nicht mal sprechen. Reden Sie mit D.D., Jonas. Da kommen Sie weiter. Er gab mir eine Phonnummer. Ich suchte mir erst ein rot-gelbes Häuschen, das funktionierte. In Palettis Gegend kein Problem. Und dann suchte ich das rätselhafte Wesen Donald Daisy. Auch das war kein Problem. D.D. war zu Hause, kam ans Phone und war auch bereit zu reden. Das war gut so. Mir ging allmählich die Geduld aus. Allerdings wusste sie eher nicht viel. Sagte er sie. Keine Ahnung, Darling, niente. Um sowas kümmert sich Lexis. So, und Lexis Scarlett hat mich zu Paletti geschickt. Und Paletti, ach, vergiss es. Ah, immerhin ist es ja auch bei Lexis passiert. Passiert? Was? Nach Andys Abtritt heute Nacht. Kleine Party im Büro, nur der engste Kreis. Lexis, Randy, Tutti, ich, Scrooge, Fredo. Ja, und dieser neue Freund von Lexis. Wer sind Sie überhaupt, Medien? Freund von Randy, Jonas, nur Jonas. Ah, Sie sind der Detektiv, Ihnen sage ich gar nichts. Sie haben mir schon einiges gesagt, Didi. Nichts habe ich gesagt, ich sage nichts, ich weiß nichts. Lassen Sie mich in Ruhe. Erster Impuls, zurück zum Music Center und Lexis Scarlett auf die Bude rücken. Zweiter Gedanke, tief durchatmen und überlegen. Natürlich nicht in der Fonzelle. Dafür hat Jonas ein heimeliges Büro, 22 Quadratmeter und ein Loch nach Judiths Meinung. Judith, die hatte ich ganz vergessen. Bitte, Judith, noch ein bisschen Geduld. Erst muss ich die Sache mit Randy Orgas in Ordnung bringen. Unzureichende Daten, Herr Kapellmeister. Oder sagen wir es so, die Geschichte macht einen noch recht verquasten Eindruck. Ein wahres Wort, Sammy. Da renne ich durch die Gegend, lasse mich an der Nase rumführen, von Hinz zu Kunz schicken, von Pontius zu Pilatus. Von Scarletti zu Paletti. Und wozu? Ich krieg nicht mal was dafür. Ein Fall ohne Honorar und Spesen, oh, personifizierte Großzügigkeit, ist wie Casablanca ohne Bogi. Oder wie Sam ohne das letzte Wort. Ja, ja. Andererseits hat uns die Schlachthaussache neulich einiges eingebracht. Und davon wirst du doch noch was da sein, oder Sam? Der Kontostand eurer geradezu Rothschildschen Superfluenz beträgt zurzeit genau 817 Euros und 4 Cent. Also keine Panik. Finanziell können wir uns eine kleine Extravaganz durchaus leisten. Frage, Sammy, warum mache ich das Ganze, wenn ich für Geld? Aus Loyalität? Die Freundestreue, o starke Säule im Sturm, gilt zu Recht als eine der hehrsten, der erhabensten Tugenden. Bla bla. Bitte? Bla bla. Aha. Wer da? Ja? Lexis Scarlett. Sie? Sie haben mir gefehlt wie ein hohler Zahn. Charmant. Sind Sie an einem Auftrag interessiert, Jonas? Oh, ich höre. Sie sitzen in Ihrem Büro, sagen wir, eine Woche und tun nichts. Ach, und dann? Nichts dann. Das ist alles. Dafür kriegen Sie 1000 Euros. Was meinen Sie? Einverstanden. Sobald die Sache mit Randy geklärt ist. Ich sehe, Sie lassen nicht locker, Jonas. Berufskrankheit. Warum haben Sie mich angelogen, Lexis? Bitte, das war nur ein Test. Ich wollte feststellen, wie hartnäckig Sie sind. Damit Sie sich wieder abregen können, die Weltraumbestattung von Randy Orgas ist bereits in die Wege geleitet. Von mir. Ich habe eine renommierte Firma damit beauftragt. Name? Immer und ewig. Halleluja. Nein, GmbH und Co. KG. Kenne ich nicht. Warum sind Sie nicht zu den bekannten Spezialisten gegangen? Elysium AG oder Peace in Space? Wissen Sie, was eine Raumbestattung kostet, Jonas? Immer und ewig hat uns das preiswerteste Angebot gemacht. Auch so geht praktisch der gesamte Nachlass drauf. Zufrieden, Jonas? Nein. Sie haben mir schon viel erzählt, Lexis. Ich will selber sehen. Das bin ich Randy schuldig. Rührend. Ostzentral, Tigrisstraße 67. Fragen Sie nach Dr. Zirose. Zirose? Dr. Zirose? Ist das nicht der Arzt, der den Totenschein für Randy ausgestellt hat? Ach, das wissen Sie? Und der ist bei Immer und Ewig? Merkwürdiges Zusammentreffen. Gar nicht merkwürdig. Waldemar, Dr. Zirose, war zufällig auf meiner Party. Und als Randy umfiel, hat er sich um ihn gekümmert, weil er ausgebildeter Mediziner ist. Und dann schießt er ihn in den Kosmos. Ganz zufällig. Woran ist Randy gestorben, Lexis? Sie kennen doch den Totenschein. Herzversagen. Und warum hat sein Herz versagt? Was weiß ich? Zu viel, nehme ich an. Zu viel? Wovon? Von allem, Jonas. Von allem. Die abgebrochenen Wolkenkratzer in der Tigrisstraße sind voll von kleinen Unternehmen, die es noch nicht geschafft haben oder es nie schaffen werden. Immer und ewig war eine Tür mit einem Schild. Das Zimmer dahinter enthielt einen Tisch, ein paar unbequem aussehende Stühle, einen Holoset, darüber das bunte Bild einer Rakete, die zum Himmel fuhr, eine vage Aura von Weihrauch und Karbol und im Hintergrund, neben einer zweiten Tür und vor einem offenen Wandsafe, einen ältlichen Mann mit kahlem Schädel und in dunkler Sackleinwand von Hals bis Fuß. Ein Neopuritaner, wie es aussah. Als er mich hörte, verschloss er den Safe, drehte sich um und glitt auf mich zu. Mit dem gedämpft mitfühlenden Lächeln des Friedhof-Profis. Bitte, mein Herr, nehmen Sie doch Platz. Nicht nötig. Ich bin kein Kunde. Dr. Zirose? Waldemar Zirose. Dr. Med und Rerfun zu Ihren Diensten. Rerfun? Rerum Funeralium der Bestattungswissenschaften, Fachuniversität Forest Lawn, Kalifornien. Was kann ich für Sie tun? Nicht für mich. Für Randy Augers. Sie schießen ihn ins All, habe ich mir sagen lassen. Wir sorgen dafür, dass seine sterbliche Hülle in die Ewigkeit des Weltenraums gelangt. So ist es. Wer hat es Ihnen gesagt? Lexis Scarlett. Ach, dann sind Sie... Jonas. Nur Jonas. Jonas, ganz recht. Seien Sie unbesorgt, Herr Jonas. Alles geht seinen geregelten Gang. Die Beisetzung, der Start technisch ausgedrückt, findet, wenn das Wetter es zulässt, bereits in 3 Tagen statt. So schnell? Ich dachte, es dauert eine Weile, bis Sie genug Leichen... Hüllen, bitte. Oder auch Verblichene. Oder Urnen beisammen haben, damit der Start sich lohnt. Sie denken gewiss an unser volkstümliches Angebot, preiswert zu den Sternen. 10.000 Urnen oder 2.000 Särge pro Satellit. Ganz recht. Da kann es schon passieren, dass Sie warten müssen, bis wir ausgebucht sind. Aber eine solche Massenabfertigung ist doch nichts für Ihren Freund, Herrn Orgas. Frau Scarlett hat selbstverständlich unser super-exklusiv-Individualprogramm gewählt. In einsamer Glorie. Eine Rakete, ein Satellit, ein Start für einen Verblichenen. Das Äußerste an funeralem Luxus, Herr Jonas. Der Preis ist natürlich entsprechend. Wie viel? Bedauere sehr, Herr Jonas, aber das muss zwischen dem Institut und dem leidtragenden Kunden bleiben. Ach was? Apropos, haben Sie schon einmal an eine Weltraumbestattung gedacht? Für Sie persönlich, meine ich. Die großen Vorteile dieser modernen Beisetzungsweise sind Ihnen vermutlich gar nicht bewusst. Sonst hätten Sie zweifellos schon längst bei uns gebucht. Herr Jonas, Sie erweisen sich als progressiver Mensch des 21. Jahrhunderts auf der Höhe der Zeit und abhold den muffigen Methoden der Vergangenheit. Sie ersparen Ihren werten Hinterbliebenen erhebliche Kosten, die andernfalls für die Grabpflege aufgewendet werden müssten. Und das Wichtigste, Herr Jonas, solange das Universum besteht, werden Sie, Herr Jonas, durch die unendlichen Weiten des Alls fliegen. Sie werden sich nicht verändern, Herr Jonas, keine Degeneration, Sie verstehen, keine Dekomposition, denn im All, Herr Jonas, im All gibt es weder Würmer noch Bakterien. Sie werden, Herr Jonas, existieren jetzt und immer da. Herr Jonas, Sie werden unsterblich sein. Sehr verlockend, Dr. Zirose. Um auf Ihre Art unsterblich zu werden, müsste ich allerdings erst einmal sterben. Und dazu habe ich im Moment noch nicht die mindeste Lust. Sie geben mir Bescheid, wann und wo Sie Randy hochschießen. Ich will dabei sein. Herr Jonas, ich bitte Sie, unsere Abschussrampe steht in Amazonien mitten in der südamerikanischen Wüste. Ersparen Sie sich Mühen und Kosten einer unerfreulichen Reise. Tun Sie das, was alle unsere Hinterbliebenen tun. Bleiben Sie zu Hause und nehmen Sie von Ihrem teuren Verblichenen Abschied, indem Sie das würdige Holoband von der Zeremonie betrachten, das wir Ihnen überreichen werden, mit den Komplimenten unseres Hauses. Randy, wo ist er jetzt? Falls Sie die Hülle Ihres verblichenen Freundes meinen, Herr Jonas, so befindet sie sich in den hinteren Räumlichkeiten. Ich will ihn sehen. Herr Jonas, das ist völlig ausgeschlossen. Pietät und Takt verbieten es kategorisch. Professionelle Mysterien, wenn ich mich so ausdrücken darf. Es müssen noch gewisse Behandlungen vorgenommen werden, bevor Herr Orgas morgen Abend bei der Gedenkfeier im Music Center aufgebahrt wird. Übermorgen fliegen wir ihn dann nach Manaus. Und nun entschuldigen Sie mich, Herr Jonas, Ihre Fragen sind, meine ich, erschöpfend beantwortet, Ihre Bedenken, sofern es sie gab, ohne Zweifel ausgeräumt worden. Da war ich etwas anderer Ansicht. Irgendwas roch höchst verdächtig. Ach, was roch, die Sache stank und dieser wohlbekannte Gestank nach Kromatur und vielen, vielen Euros wurde immer penetranter. Jonas musste was tun. Durch die Gegend rasen und Leute ausquetschen, das reichte jetzt nicht mehr. Action war gefragt, Action von der direkten, wenn auch nicht hundertprozentig legalen Sorte. In der Tigrisstraße einzubrechen ist keine Kunst. Hier kümmert sich kein Schwanz um das, was nebenan passiert. Die meisten Häuser stehen nachts leer, elektronische Sicherungen sind Mangelware. Und die Tür zu Nummer 67, immer und ewig ohne Halleluja, war nur zugedrückt, nicht abgeschlossen und sprang schon auf, wenn man sie scharf anguckte. Innen war alles ruhig. Ich wusste, wo was zu finden war und wie ich rankommen konnte. Bei meinem Besuch vor ein paar Stunden hatte der eingeschaltete Sam in meiner Tasche sehr genau zugehört, wie Dr. Zirose das Schloss seines Wandsafes neu eingestellt hatte. 7 An und für sich, o Nabel des Kosmos, liegt es weit unter der Würde eines anständigen Computers, mechanischen Schrott wie diesen Safe auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Sicher, Sam. Mach weiter. 9 Und die 3? 3 Na bitte. Kein Geld, keine Papiere, nur eine Holokassette. Und darauf steht Randy Orgas. Randy Orgas? 2 Meter entfernt, o schnellster aller Merker, befindet sich ein Holoset, in welchem besagte Kassette einzulegen, ich Euer Herrlichkeit dringend anempfehlen möchte. So schlau bin ich selbst, Sam. Rakete auf der Rampe. Startbereit. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Nun fährt er auf gen Himmel. Unser teurer Verblichener, unser Freund Randy Orgas. In den strahlend blauen Tropenhimmel über Amazonien, an diesem strahlend schönen 10. November 2009. Er steigt auf, höher, immer höher, in die grandiose Erhabenheit des Alls, allwo er über uns schweben wird, werte Hinterbliebene, für immer und ewig. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Eine recht anrührende Performance, Euer Gelungenheit. Und so prophetisch. Randys Weltraumbeisetzung auf Holo, 3 Tage bevor sie über die Bühne geht. Jetzt wissen wir, was hier los ist. Tun wir das, o großer Denker von Rodin? Ganz klar. Immer und ewig ist eine Schwindelfirma. Ziorose kassiert schweres Geld für Bestattungen, die gar nicht stattfinden. Die Raketenstarts in Amazonien, die Satelliten auf ewiger Umlaufbahn, alles getürkt, alles Schwindel. Ein Schuss, Euer Gewichtigkeit möge den Karlauer verzeihen, ein Schuss in den Ofen sozusagen. Hm? Sozusagen, Sam. Ja. Die Hinterbliebenen kriegen ein Holo, wahrscheinlich immer dasselbe, nur mit anderen Namen. Zirose hat praktisch keine Unkosten und steckt das ganze Geld als Reingewinn ein. Und die ihm übergebenen Toten, o großer Kombinator? Oh, die schafft er sich irgendwie vom Halse. Aber nicht Randy. Jonas ist auch noch da. Und Jonas wird dafür sorgen, dass Randy in den Raum geschossen wird, so wie er es gewollt hat. Wir gehen nach hinten, Sammy, holen ihn raus und bringen ihn zu einem seriösen Unternehmen. Peace in Space oder Celestis oder Elysium. Wenn wir ihn finden, Boss. Ein kahler, fensterloser, weißgekachelter Raum. In der Mitte ein geschlossener Sarg. Ein Plastikkasten von der billigen Sorte. Schummerlicht durch eine trübe Birne an der Decke. Das war alles. Keine Spur von den professionellen Mysterien des Dr. Zirose. Oder? Los, Alter, mach die Kiste auf. Langsam, Sammy. Erst mal orientieren. Was gibt's denn hier zu orientieren? Alter, du hast Schiss, hä? Unsinn. Na, vielleicht liegt in dem Sarg ein Zombie. Oder gar Graf Dracula, der Schrecken von Transsilvanien. Lass den Quatsch, Sammy. Du, Sammy. Ja? Gerade hat sich der Sargdeckel bewegt. Und da fällt euer Furchtlosigkeit natürlich das tapfere Herz in die, die Dose. Hm? Siehst du? Ein Geist namens Fredo. Hände hoch und keine Bewegung. Jetzt bist du dran, Jonas. Dem Sarg entstieg Fredo, Lexis Scarlett, sogenannter Sekretär. Einen Laserstrahler in der Hand und um die Augen die deutlich lesbare Absicht, ihn auch zu benutzen. An Jonas. Aber weil er wohl recht lange steif im Sarg gelegen hatte und auch sonst nicht von der schnellen Truppe war, dauerte es ein bisschen, bis er in Schussposition kam. So lange wollte ich nicht warten. Ich sprang hoch und schlug die Glühbirne runter. Resultat: ägyptische Finsternis, nur unterbrochen durch die Blitze aus Fredos Laser, mit dem er sinnlos durch die Landschaft ballerte. Das war dumm von ihm. Ich wusste, wo er war und trat zu. Nicht sinnlos, gezielt und mit Erfolg. Fredo? Hey, Fredo. Er rührt sich nicht. Vielleicht ein Trick. Kein Trick, o kraftvoller Herkules. Meine akustischen Sensoren empfangen keinerlei Fredosches Atemgeräusch mehr. Wenn eurer Gewaltigkeit für ein wenig Helligkeit sorgen würden. Die Taschenlampe. Mach hin, geistiger Zeitlupferich. Da liegt er. Der Gute. Ist über seinen Sarg gestolpert und hat sich den Hals gebrochen. Mal sehen, was er außer dem Laser so bei sich hat. Eins, zwei, drei, 400-Euro-Scheine. Was meinst du, Sam? Wer einen friedlichen Detektiv in mörderischer Absicht überfällt, der hat doch wohl eine Strafe verdient. Hiermit wird der Beklagte zu einer Geldbuße von 400 Euros verurteilt. Besten Dank, Euer Ehren. Bitte. Und was hat er hier? Eine elektronische Passscheibe. Music Center steht drauf. Haupteingang und 39. Stock. Unser zweiter deutlicher Hinweis, o gewaltiger Entdecker, dass Lexis Scarlett in die Angelegenheit verwickelt ist. Und zwar in beträchtlichem Maße. Zweiter Hinweis? Was ist denn der erste? Muss ich es eurer erhabenen Begriffsstutzigkeit wirklich und wahrhaftig vorbuchstabieren? Der erste Hinweis ist natürlich die Person des P.P. Fredo. Will sagen, Doppelpunkt, seine Anwesenheit an diesem Ort und seine Absicht, Durchlaucht umzubringen. Zweifellos im Auftrag seiner Chefin. Und das alles bedeutet... Lexis Scarlett weiß Bescheid über immer und ewig. Ja. Und sie ist an Cirrhose Schwindel finanziell beteiligt. Ja. Ha, weshalb hätte sie sonst ihren Fredo auf mich gehetzt? Euer Verbissenheit ließen sich weder ablenken noch kaufen. Blieben vielmehr als wahrer Freund hartnäckig am Ball. Und darum drohte die ganze Geschichte hochzugehen. Das ist es, Sammy. Zweifellos, Hoheit. Doch ist es auch alles? Was meinst du? Einige Fragen sind noch offen. Wo zum Beispiel befindet sich Randy Augers Leichnam? Beseitigt. Irgendwo versteckt. Wo? Weiß nicht. Sie nicht, o leuchtendes Vorbild an Ignoranz. Wohl aber... Na? Dr. Cirrhose. Sehr gut. Und? Lexis Scarlett. Ah, ausgezeichnet. Worauf warten wir noch, o Vater der schnellen Entschlüsse? Mit Fredos Passscheibe kam ich ohne Probleme ins Music Center und in Lexis Scarletts Vorzimmer. Der Robot war noch nicht repariert. Ich hielt mich an meinem, das heißt an Fredos Laser fest, schlich zur Bürotür und machte sie vorsichtig einen Spalt breit auf. Und wer war drinnen? Die ganze Gang. Scarlett, Dr. Cirrhose, Tutti Paletti, ein undefinierbares Geschöpf mit Stocklocken, rosa Tütü und viel zu großen Füßen, Donald Daisy. Ich kannte sie, ihn, aus Randys Holos. Und ich erkannte auch Scrooge, der finster im Hintergrund hockte und keinen Ton von sich gab. Hat jemand einen Kaffeedon für mich? Programmpunkt Jonas können wir dann wohl auch abhaken. In solchen Sachen ist Fredo sehr verlässlich. Messer, Laserstrahler... Nicht Lexis, ich will das nicht hören. Hat denn keiner einen Kaffeedon? Halt's Maul, Didi. Und du auch, Tutti. Wir stecken alle mit drin. Jeder hat von Anfang an gewusst, was auf dem Spiel steht. An sich sollte es ja nur ein PR-Gag sein. Nur ist gut. Nur eine Leiche. Nur ein Mord. Bitte, nicht diese Ausdrücke. Vielleicht wäre es ja auch ohne gegangen. Klar. Dann hätten wir uns nur die große öffentliche Feier abschminken müssen. Nein, nein, Leute. Das Requiem für Randy, das ist das A und O. Deshalb machen wir doch die Sache. Und ohne Leiche im Sarg fällt das Requiem aus. Das heißt... Es geht nicht ohne Mord. Und dafür übernehmen wir alle die Verantwortung. Alle sieben. Keiner schließt sich aus. Ein Kaffeedon. Sieben? Ich muss jetzt einen Kaffeedon haben. Scarlett, Cirrhose, Paletti, Didi, Scrooge, Fredo. Ich komme nur auf sechs. Hi, Baby. Eine plötzliche Bewegung hinter mir, ein Luftzug, ein jäher Schmerz an der rechten Schläfe... Und Jonas startete in einer Rakete der Firma immer und ewig ins All. Ich stieg, Dr. Cirrhose winkte von unten, der babylonische Staatsopernchor sang Händels Halleluja, ich schwenkte ein in die Umlaufbahn und kreiste und kreiste und kreiste für immer und ewig Halleluja, bis ich auf einmal zum Stehen kam und die Augen aufmachte. Vor mir, das bekannte Zucken im Mundwinkel, stand Randy Augers. Ich dachte... Jetzt bin ich da gelandet, wo die toten Musiker hinkommen und die toten Detektive, aber dann sah ich genauer hin. Ich war in einer Kammer voller Gerümpel, einem Abstellraum, und saß in einem alten Korbstuhl, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Und Randy zielte mit meinem Laser auf meinen Bauchnabel. Hi, Jonas, Baby. Sag jetzt bloß nicht so, also nicht tot, Randy. Das brauche ich nicht, Randy. Ich krieg das auch so mit. Das ist clever, Baby. Ein Glück, dass ich gerade mal draußen war und dich gesehen habe vor Lexis Tür. Da kommen wir beide doch dazu, ein bisschen miteinander zu reden. bis es soweit ist. Bis was soweit ist? Aber Baby, bis ich nachhole, was Fredo offensichtlich nicht geschafft hat. Weißt du, Baby, die ganze Sache tut mir echt leid. Aber was soll ich machen? Business, das ging in letzter Zeit so mies und da hat Lexis sich ausgedacht, dass ich einen Jimi Hendrix mache. Sowas bringt Money. Besonders, wenn ich nicht bloß so einfach abkratze, wenn das richtig super gemacht wird. Big time, Baby, weißt du? Rakete ins All und so. Und dann der große Tränendrücker. Das Requiem. Die Trauerfeier. Du musst dir das vorstellen, Baby. Der Riesensaal hier im Music Center. Überall schwarze Schleier, weiße Lilien. Tutti hat das First Class gestylt. Der Sarg oben auf einem hohen Podest, mitten unter den Fans. Und über allem, in gigantischer Größe, meine Holos und Scrooge und Dede, die spielen live dazu. Ist das eine Show, Baby? Ist das eine Show? Nicht schlecht. Nicht schlecht? Nicht schlecht? Das ist great, Baby, das ist grand, das ist super, das ist das Größte seit John Lennon. Und meine Holos, Baby, die werden laufen und laufen. Ich sag dir, Baby, mein neues Stück, The Long Goodbye, das ist übermorgen schon die Nummer 1. Hab ich dir übrigens eins geschickt? Hast du, Randy. Ist toll, ne? Ist toll! Ja, siehst du, Baby. Und deshalb brauchen wir einen echten, toten Randy Orgas. Die Fans sind ja so geil, Baby. Und erst die Medienmacker. Irgendwer linst bestimmt in den Sarg. Und wen sieht er, Baby? Randy. Oder einen, der so aussieht wie Randy. In etwa. Also Jonas. Du hast's erfasst, Baby. Und wenn Zirrhose dich richtig hinkriegt, dann lassen wir den Sarg sogar offen. Darum wolltest du, dass ich mich um deine Weltraumbestattung kümmere. Klar, Baby. Deine Sturheit, dein Weg von Hühnerhot bis in Zirrhoses Hinterzimmer. Alles vorausberechnet. Alles einkalkuliert. Alles nur eine Show. Jonas, Baby. Du hast genau das gemacht, was du machen solltest. Sieh mich nicht so an, Jonas, Baby. Das war Lexis Idee. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Well, Baby. Jetzt weißt du Bescheid. Also please don't be mad und mach kein Gezeter. Es muss sein. Sorry. Ich dachte, wir sind Freunde, Randy. Ja, sind wir doch auch, Baby. Friends, Buddies, durch dick und dünn und so weiter. Aber Freundschaft ist Freundschaft. Und Business is Business. Als dann? So long, Jonas Baby? Sein Daumen drückte auf den Laserabzug. Der Strahl zischte und traf. Den Korbstuhl, nicht Jonas. Während Randy sich produzierte, hatte ich den Strick um meine Handgelenke durchgescheuert, an einem aus der Rückenlehne ragenden scharfen Ende Rohr. Als Randy schoss, warf ich mich zur Seite und ehe er sich von seiner Verblüffung erholen konnte, hatte ich ihm den Laser aus der Hand geschlagen. Wir tauchten ihm beide nach, der Ausgang war klar, Randy war jünger, aber ich war härter. So, Randy, Baby, jetzt drehen wir den Spieß um. Nicht schießen, Jonas. Nicht schießen. Schießen? Gar nicht nötig, Randy. Beweg dich. Wir machen einen Spaziergang. Ja, Jonas. Alles, was du sagst, Jonas. Wo gehen wir denn hin, Jonas? Aus der Tür, Randy. Und durchs Vorzimmer in Lexis Scarletts Büro. Da werde ich deinen versammelten Freunden kurz was sagen. Und weil ich einen Laser habe, werden sie mir zuhören. Ja. Und dann, Jonas? Dann gehe ich nach Hause. Und weil ich einen Laser habe, werden sie mich gehen lassen. Und ich, Jonas? Du bleibst da, Randy. Bei Lexis und den anderen lieben Menschen. Nein, Jonas. Nein. Du hast es gesagt, Randy. Ihr braucht einen echten toten Randy Orgas. Und wenn Jonas nicht mehr zur Verfügung steht, dann müsst ihr den nehmen, der da ist. Und der offiziell sowieso schon tot ist. Hauptsache, die Holos laufen. Jonas, bitte. Los, Randy, Baby. Mach die Tür auf. Wir sind doch Freunde, Jonas. Ich werde dich vermissen, Randy. Am nächsten Abend lief auf allen Holokanälen das Requiem für Randy. Live aus dem Music Center. Sehr beeindruckend. Ich sah und hörte mir Randys große Titel an. Computer tot, Seveso Rock, Software in the Head. Als The Long Goodbye einsetzte, schaltete ich ab. Als dann. So long. Ich nickte. Sam nickte auch. Das heißt, er hätte genickt, wenn er einen Kopf gehabt hätte. So tat er das Nächstbeste und machte einen zustimmenden Eindruck. Ich stand auf, ging zum Phone und rief Judith an. Das war Requiem, eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Koser. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus, seinen Supercomputer Sam Peer Augustinski. Es wirkten außerdem mit Karin Anselm, Ingrid van Bergen, Reinhard Glemnitz, Felix von Manteuffel, Simon Rühack, Wolfgang Hess und viele andere. Ton und Technik Günther Hess und Christine Koller. Aufnahmeleitung Rainer Kositz. Regie Alexander Malachowski. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, Redaktion Dieter Hasselblatt und Erwin Weigel.